Ich sehe dich an und sehe dir an, dass du meine Zerrissenheit teilst. Ich sehe dich an und frage mich dann, warum wir sie nicht miteinander teilen. Ich sehe dich an und erkenne dann, dass du sie zu verstecken versuchst. Ich sehe dich an und lächle dann, weil uns derselbe Versuch vereint.